Die Weltöffentlichkeit schätzt die unbesiegbare Macht der Partei der Arbeit Koreas hoch. Die Persönlichkeiten der ausländischen Parteien und Organisationen, darunter der Leiter der Delegation des Generalbundes der Werktätigen Perus und der Leiter der Delegation des Gewerkschaftsbundes von Laos, die zu Besuch in der DVRK waren, betonten, die Partei der Arbeit Koreas, die die Juche-Ideologie und die Songun-Idee, die von Genossen Kim Il-sung begründet und von ihm und Genossen Kim Jong-il entwickelt worden seien, als ihre leitende Richtschnur betrachte und vom Genossen Kim Jong-un geführt werde, sei eine mächtige Partei, die die Volksmassen zum Sieg führe. Die russische Nachrichtenagentur Lia Novosti, die kubanische Zeitung Granma, die simbabwische Herald, die uruguayische La Juventud, die bulgarische Nachrichtenagentur Focus, der nepalesische Fernsehsender Sogormata, die Internet-Homepage des brasilianischen Juche-Ideologie-Forschungszentrums und weitere ausländische Medien berichteten darüber, dass das koreanische Volk unter der Führung der Partei der Arbeit Koreas getreu dem Kurs auf die Wiedervereinigung des Vaterlandes, dargelegt vom Genossen Kim Jong-un auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas, im Kampf für die Wiedervereinigung der Heimat sicher den Sieg erringen werde.